Al-Budair heißt er. Aber es ist nicht so wichtig. Es geht, wird jetzt hier gleich erfahren, was es geht. Fangen wir an. Oder? Kann wir vielleicht die Tür zumachen, oder? Das wird dann nachher geprüft. Du machst es dann. Egal, sagst du. Na, das ist gut. Ja. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Liebe Muslime, Allah hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen mögen. Er zeigte ihnen Beweise in seiner Schöpfung, so dass sie ihn fürchten. Und er beschrieb die Härte seiner Strafe, damit sie die Seele vor Fehler und Verderbnis bewahrt und für etwas arbeiten lässt, was die Menschen zu Erfolg und Leitung bringt. Hütet euch daher vor all dem, wovor er warnt, und fürchtet das, wovor er euch zu fürchten befiehlt. Fürchtet das Feuer, das er in seinem Buch und über seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Das Feuer ist ein Wohnplatz des strengen Tobens und des Jammerns, ein Aufenthalt, dessen Schrecken gewaltig und dessen brennende Flamme heiß ist. Ein Wohnplatz voller Dunkelheit, Einsamkeit und Brennen. Weder verschont es einen Sünder, noch lässt es irgendetwas unverbrannt zurück. Es verbrennt und schwärzt die Häute, darüber wachen 19 Engel. Die Flamme der Hölle geht nicht aus. Sie ist ein Aufenthalt, wo die Bewohner von Allahs Barmherzigkeit ferngehalten und von der ewigen Glückseligkeit abgewiesen werden. Es ist die Hölle, welche die Sünder betreten werden. Wie schlecht sie doch als Ruhestätte ist. Als die Herzen jener, die Allah fürchten, sich an die Stufen, Ränge, Tore und Wächter der Hölle erinnerten, vergossen sie Tränen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr das gesehen hättet, was ich gesehen habe, hättet ihr wenig gelacht und viel geweint. Sie sagten, ja Rasulallah, was hast du gesehen? Er sagte, ich sah das Paradies und die Hölle. An-Nu'man ibn Bashir sagte, ich hörte den Gesandten Allahs eine Predigt halten und sagen, ich warne euch vor dem Feuer, ich warne euch vor dem Feuer. Er sagte dies so lange, bis eine schwarze Wolldecke, die auf seinen Schultern war, auf seine Füße fiel. Brüder im Iman, das Paradies und die Hölle sind jedem näher als die Schnürsenkel seiner Schuhe. Und das Feuer, welches ihr hier in dieser Welt entfacht, ist nur ein 70stel des Höllenfeuers. Das Höllenfeuer ist 69 Mal heißer als das Feuer in dieser Welt. Die Hitze des Sommers und seines Mittags ist nur ein Atemzug von Jahannam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Feuer begagte sich bei seinem Herrn und sagte, O mein Herr, manche meiner Teile verschlingen andere Teile. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, zwei Atemzüge zu haben, einen im Sommer und einen im Winter, und dies ist die schwere Hitze, welche ihr im Sommer fühlt, und die harte Kälte, welche ihr im Winter empfindet. Und die harte Hitze ist ein Atemzug der Hölle. Die Hölle wird am Tage der Auferstehung mit 70.000 Zügeln hervorgebracht. Jeder Zügel wird von 70.000 Engeln gezogen. Sie wird in einem Zustand des ernsten Tobens vorgebracht. Und die Sünder werden sich der großen Katastrophe gewiss, wenn sie sie sehen. Die Menschen werden dann auf ihre Knie fallen. Und der Mensch wird sich an seine Taten erinnern. Aber wie kann ihm dann die Erinnerung von Nutzen sein? Er wird sagen, oje, hätte ich doch für dieses Leben gute Taten vorausgeschickt. An jenem Tage wird niemand so strafen, wie er strafen wird. Die Tiefe der Hölle beträgt eine Zeitspanne von 70 Jahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er ein Geräusch hörte, dies ist ein in das Feuer vor 70 Jahren geworfener Stein, und er wird weiter in das Feuer fallen, bis er seine Tiefe erreicht. Der Sirat, die Brücke, wird über die Hölle mit all seinem Schrecken errichtet werden, und er wird die Sünder in die Hölle fallen lassen. Die Mu'minun werden aufgrund ihrer Taten den Sirat überqueren, manche werden ihn innerhalb eines Augenblicks überschreiten, manche wie ein Donner, manche wie der Wind, manche wie Vögel und manche wie schnelle Pferde. Manche Menschen werden gerettet sein, manche werden in Stücke gerissen und in die Hölle geworfen. Unter jenen, die in die Hölle fallen werden, sind solche, die bis zu ihren Knöcheln ins Feuer tauchen. andere bis zu ihren Knien, manche bis zu ihrer Taille und manche bis zu ihrem Kragen. Die Bewohner werden dort in Schrecken gezogen und gestoßen, und das Feuer wird sie wie in Töpfen kochen. Wenn sie dort hineingeworfen werden, werden sie einen schrecklichen Atemzug hören, wie es weiter entflammt. Sie werden sich aufgrund von Hunger beklagen, jedoch werden sie nur mit dem Schlechtesten an Speise beruhigt, die für die Sünde vorbereitet wurde. Inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim kal-muhli yaghli fil-butun kaghali-l-hamim. Wahrlich, der Baum des Zaqqum ist die Speise des Sünders. Wie geschmolzenes Kupfer wird er in ihren Bäuchen brodeln, wie das Brodeln kochenden Wassers. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Tropfen von Zaqqum auf die Erde fallen würde, würde dies die Speise der Weltenbewohner bitter machen. Wie ist das dann für jene, deren Speise der Zaqqum ist und die keine andere Speise haben werden? Sie werden nur mit giftigen und dornigen Pflanzen gespeist, die sie weder nähren noch gegen ihren Hunger von Vorteil sein werden. Ein Dorn, der sie ergreifen wird, er wird nicht in ihre Bäuche eingehen, übergehen, noch wird er aus ihrem Rachen herausgehen. Sie werden erleichtert werden, wenn sie den Gipfel des Durstes erreichen. Trinken werden sie von einer sehr heißen Quelle, ein Getränk, das ihre Eingeweide verletzen wird, denn sie haben lange genug von verbotenen und sündhaften Mitteln gegessen. Ihre Gesichter werden im Feuer verbrühen, denn sie haben lange genug ihrem Herrn widersprochen. Schrecklich wird ihr Trank und ihre Bleibe sein. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, heißes Wasser wird über ihre Köpfe geschüttet und es wird ihren Schädel durchdringen, bis es ihre Bäuche erreicht. Dann wird es alles, was in ihren Bäuchen ist, zerhacken, bis es aus ihren Füßen wieder heraustritt. Schließlich wird es wieder so sein, wie es vorher war, und sich ständig wiederholen. Der am wenigsten zu Bestrafende unter den Bewohnern der Hölle wird einer sein, der ein paar Schuhe und Schnürsenkel aus Feuer tragen wird. Sie werden sein Gehirn zum Kochen bringen. Er wird denken, dass niemand eine größere Strafe bekommt als er selber, obwohl seine Strafe die niedrigste ist. Leiden werden sie in der Hölle an Kleidern aus Feuer, Ketten und Fesseln werden sie unfähig machen. Ihre Beine werden an ihren Nacken gebunden werden. Ihre Gesichter werden Schmach erleben und sie werden nicht in der Lage sein, sich von den Fesseln der Hölle zu befreien. ولهم مقامعُ من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Und ihnen sind eiserne Keulen bestimmt. So oft sie aus Bedrängnis daraus zu entrinnen streben, sollen sie wieder dahin zurückgetrieben werden. Und es heißt, kostet die Strafe des Verbrennens. Sie werden in der Hölle eingeschlossen und ihr Leid wird sich verschlimmern. Geheule und Kummer werden ihre Wegbegleiter sein. Sie werden ziellos in den Tälern der Hölle umhergehen und bewegt den Wächter der Hölle anflehen, indem sie sagen, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Und sie werden rufen, O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns machen. Er wird sprechen, ihr müsst bleiben. Ihr Leid wird ewig sein und sie werden keine Glückseligkeit erfahren. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wahrlich, die Bewohner von Jahannam werden weinen und wenn Schiffe sich auf dem Meere ihrer Tränen bewegen könnten, sie würden sich gewiss bewegen. Sie werden Tränen aus Blut vergießen. Weinen werden sie über ihr Leben, das ohne Vorbereitung für das Achera vergeudet wurde. Wehe ihnen aufgrund des Zornes des Schöpfers über sie und ihrer Schmach vor allen Geschöpfen. Sie werden schreien, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Unser Herr, bringe uns aus der Hölle heraus. Wir wollen rechtschaffene Werke tun, anders als wir zuvor zu tun pflegten. Und Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Unser Herr, unsere Unseligkeit überkam uns und wir waren ein irrendes Volk. Unser Herr, führe uns aus ihr heraus. Wenn wir zum Ungehorsam zurückkehren, dann werden wir wahrlich Frevler sein. Und Rabbana abasarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Unser Herr, nun haben wir gesehen und gehört, so sende uns zurück, auf dass wir Gutes tun, denn nun haben wir Gewissheit. Jetzt rufen sie Allah an. dem sie lange Zeit nicht gehorcht, seine Grenzen überschritten haben und seinen Freunden gegenüber feindlich gesinnt waren. Jedoch wird ihnen keine Barmherzigkeit gezeigt und sie werden ihre Bitten nicht erhört bekommen. Ihre Sünden haben sie umfasst und sie werden fortfahren, Hoffnung zu hegen, bis ein Rufer verkünden wird. O Bewohner von Jannah, bleibt für ewig darin und ihr werdet nie sterben. O Bewohner von Jahannam, bleibt für ewig darin und ihr werdet nicht sterben. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Und für diejenigen, die ungläubig sind, ist das Feuer von Jahannam. Der Tod wird nicht über sie verhängt, so dass sie sterben könnten, noch wird ihnen etwas von ihrer Strafe erleichtert. So vergelten wir es jedem Undankbaren. Und in der Bedeutung, so oft eine Schar hineintritt, wird sie ihre Schwesterschar verfluchen, bis endlich, wenn sie alle nacheinander darin angekommen sind, die Letzten zu den Ersten sagen werden, unser Herr, diese da haben uns irre geführt, so gib ihnen die Pein des Feuers doppelt oder mehrfach. Er wird sprechen, jeder von euch hat sie mehrfach, allein ihr wisst nicht. Ihre Wut über jene, die sie fehlleiten und zur Vernichtung geführt haben, wird groß sein. Und sie werden sagen, ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Unser Herr, zeige uns jene der Dschinn und der Menschen, die uns irre führten, damit wir sie mit unseren Füßen treten, sodass sie zu den Niedrigsten gehören. An jenem Tage wird derjenige, der die Erinnerung an Allah vergessen hat, seinem schlechten Gefährten, der ihn von der Erinnerung an Allah ablenkte, sagen, يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. O lege doch zwischen mir und dir die Entfernung zwischen dem Osten und dem Westen. Was für ein schlimmer Begleiter ist er doch. Jedoch wird all dies für sie ohne Nutzen sein, denn sie werden Partner in der Qual sein, aber sie werden es nicht wissen. Brüder im Iman, dies sind nur einige der Eigenschaften des Feuers und seiner Bewohner. So suchet vor der Hölle und allen Äußerungen und Taten, die zu ihr führen, Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn ihr seid in einem Zeitalter, wo die Fitna, das Böse, Unklarheiten und die Begierde zahlreich sind, die, wenn man ihnen verfällt, jemandem Rückständigkeit in Angelegenheiten des Glaubens, des Benehmens, im Denken und im Verhalten einbringen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, unter den Dingen, die ich für euch am meisten fürchte, sind die Begierden eurer intimen Bereiche und die irreführenden Gelüste. Er sagte auch, das Paradies ist hinter unerwünschten Dingen abgeschirmt, während die Hölle hinter lustvollen Dingen abgeschirmt ist. Versucht daher, die Wüste der unerwünschten Dinge zu durchqueren und weckt eure Herzen von ihrer Zerstreutheit. Führt eure Seelen von den Gelüsten weg. Haltet an den Befehlen des Buches und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam fest. Wisset, dass euch momentan Aufschub gewährt wurde und dass bald der Tod über euch hineinbrechen wird. Denn es gibt keinen Schlummer, der tiefer wäre als die Zerstreutheit. Und es gibt keine Knechtschaft, die stärker wäre als die Begierde. Kein Unglück ist schlimmer wie der Tod des Herzens. Und kein Warner ist größer als das hohe Alter. Und kein Platz ist schlimmer als Jahannam. وَالْلَيْلِ إِذْ أَدَبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرْ. Und bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht, und beim Morgen, wenn er hereinbricht. Wahrlich, die Hölle ist eine der größten Katastrophen. Eine Warnung für die Menschen, für die unter euch, die vorwärts schreiten durch die Leistung rechtschaffener Taten oder die, die zurückbleiben wollen durch die Begehung von Sünden. Liebe Muslime, rettet euch vor der Hölle. Lasst euch die vergangenen Nationen eine Lehre sein, bevor ihr selber Gegenstand einer Lehre für andere werdet. Folgt dem Weg derer, die tauber machen, denn jetzt ist die Zeit für Tauber, für die Bitte um Vergebung und dem Fernbleiben von Sünden. Lieber Bruder, o du, der du alle Grenzen überschritten und den rechten Pfad verlassen hast, beeile dich zur Reue, reinige dich von den Sünden und rette dich vor Jahannam. Wie kann es sein, dass die Sündhaften ein erfreuliches Leben genießen, während Allah sagt, وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِيُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Könntest du nur sehen, wenn sie mit Furcht geschlagen sein werden, dann wird es für sie keinen drinnen geben, denn sie werden aus nächster Nähe erfasst. Brüder im Iman, Befreit euch von der Hölle und hütet euch vor dem Zorn Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von euch wird von seinem Herrn ohne einen Übersetzer angesprochen. Der Mensch wird zu seiner Rechten blicken und nichts sehen, außer das, was er an seinen Taten vorreicht. Und er wird zu seiner Linken blicken und nichts sehen, außer das, was er an seinen Taten vorreicht. Er wird vor sich schauen und nichts sehen, außer Jahannam. So fürchtet Jahannam, indem ihr freigebig seid, selbst wenn es mit dem Teil einer Dattel ist, selbst mit einem guten Wort. Brüder im Iman, rettet euch selbst, eure Frauen, eure Kinder und all jene, für die ihr Sorge tragt, vor Jahannam. Wisset, dass die Vernachlässigung des Gebets, das Nacheifern der Kuffar und schlechter Menschen, das Betrachten von verbotenen Dingen im Fernsehen, das sich unislamische Kleiden und das Trinken von Berauschenden, alles Taten der Leute von Jahannam sind. Wisset auch, dass alle Handlungen, die Ungehorsamkeit zu Allah und seinem Gesandten mit sich bringen, ebenso von den Leuten von Jahannam sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Und wer Allah und seinem Gesandten den Gehorsam verweigert und seine Schranken übertritt, den führt er ins Feuer, darin muss er ewig bleiben und ihm wird eine schmähliche Strafe zuteil sein. Liebe Muslime, o ihr, die ihr glaubt, dass Allah euer Herr, Islam euer Dien und Muhammad sallallahu alaihi wasallam euer Gesandter ist, wendet euch an Allah in Reue und hört dem Ruf eures Herrn zu. Ja, ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die Euren vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, worüber strenge, gewaltige Engel gesetzt sind, die Allah nicht ungehorsam sind in dem, was er ihnen befiehlt, und die alles vollbringen, was ihnen befohlen wird. Und am Schluss wollte ich noch ein paar Sünden erwähnen. Von Al-Dhahabi, von dem Buch Die großen Sünden. 4 oder 5 Sünden, dann inshallah ist es fertig. Das erste ist das häufige Lügen. Allah sagt in ungefährer Bedeutung, wahrlich, Allah weist dem nicht den Weg, der maßlos und ein Lügner ist. Und in einer anderen Eier, verdammt seien die Lügner. Und in einer anderen Eier, dann lasst uns gegenseitig verwünschen, auf dass Allahs Fluch die Lügner treffe. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Lüge führt zur Sünde und die Sünde führt in die Hölle. Wer wieder und wieder lügt, gilt vor Allah endgültig als Lügner. Ein Heuchler, ein anderer Hadith, ein Heuchler besitzt 3 Charakterzüge. Wenn er spricht, so lügt er, verspricht er etwas, so hält er sich nicht daran und wird ihm etwas anvertraut, so veruntreut er es. Und in einem anderen Hadith, wer folgende 4 Besonderheiten besitzt, ist ein wahrer Munafiq. Solange jemand auch nur eines dieser Eigenschaften besitzt, trägt er zumindest einen Charakterzug eines Munafiqs. Diese sind, er veruntreut das, was ihm anvertraut wurde, er lügt, wenn er spricht, verspricht er etwas, so hält er sich nicht daran, und gerät er in einen Streit, so entfernt er sich vom Haq. In einem anderen Hadith, wer behauptet, einen Traum gesehen zu haben, obwohl er diesen nicht sah, der wird Yawm al-Qiyamah dazu aufgefordert, 2 Weizenkörner zu verknoten. Doch er wird das niemals schaffen. Und solange er das nicht schafft, wird er bestraft in Jahannam. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einst einen Traum von sich erzählte, sagte er unter anderem, wir, ein Engel und er selbst, also der Prophet, sahen einen Mann, der auf dem Rücken lag. Ein anderer stand vor ihm. Er hatte einen eisernen Haken in der Hand, mit dem er dem auf dem Boden liegenden Mann den Mund und die Augen nach hinten aufriss. Danach ging er auf die andere Seite und wiederholte dies. Noch bevor er auf der anderen Seite ankam, verwandelte sich das Gesicht des Mannes wieder in den normalen Zustand. Diese Bestrafung wird der am Boden liegende Mann bis zum jüngsten Tag erleiden. Ich fragte den Engel an meiner Seite, wer das ist, und er antwortete, jedes Mal, bevor dieser Mann sein Haus verließ, erfand er Lügen, dass diese sich in der ferneren Umgebung sogar ausbreiteten. Und in einem anderen Hadith, ein Gläubiger kann mit jeder Charaktereigenschaft erschaffen werden, niemals jedoch mit der eines Veruntreuers oder der eines Lügners. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet a.s.w. jemand, der alles weitererzählt, was er hört, dem reicht bereits dies als eine Sünde. Und in einem anderen Hadith, hütet euch vor Vermutungen, denn Vermutungen sind die Lügnerischen unter allen Worten. In dem Hadith am In dem Hadith, am Tage des jüngsten Gerichts wird Allah mit drei Leuten weder reden, noch sie ins Reine führen, erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch den Lügner. Eine andere gefährliche Sünde ist Riya, die Scheinheiligkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in ungefährer Bedeutung, sie tun dies nur, um von den Menschen gesehen zu werden und sie gedenken Allahs nur selten. Und in einer anderen Ayah, o ihr, die ihr glaubt, vereitelt nicht eure Almosen durch deren Vorhaltung und die nachfolgende Belästigung, so wie jener es tut, der sein Vermögen ausgibt, um von den Menschen gesehen zu werden und nicht an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage des jüngsten Gerichts ist der Märtyrer, also der Shahid, die erste Person, dessen Rechnung beglichen wird. Dieser wird zu seinem Herrn geführt, wo Allah ihm all seine Gaben erinnert, die er ihm schenkte. Dem Shahid bleibt nur diese zu bestätigen. Anschließend fragt Allah ihn, subhanahu wa ta'ala, was hast du als Gegenleistung für diese Gaben getan? Ich kämpfte für dich und fand dabei die Shahada, den Märtyrertod, antwortete dieser. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nein, du lügst. Du hast dies getan, damit man dich als tapfer bezeichnet und dies hast du erreicht. So wird befohlen, ihn auf dem Gesicht schleifend in die Hölle zu werfen. Der zweite Mann ist der, der sich Wissen angeeignet hatte, es anderen lehrte und den Koran studierte. Dieser wird ebenfalls zu seinem Herrn geführt, wo Allah ihm all seine Gaben erinnert, die er ihm schenkte. Auch ihm bleibt nur dies zu bestätigen. Auf die Frage Allahs, was hast du als Gegenleistung für diese Gaben getan, antwortete dieser, für dich habe ich mir Wissen angeeignet, es anderen weitergelehrt und den Koran gelesen. Du lügst, wird Allah subhanahu wa ta'ala immer erwidern. Du hast dir Wissen angeeignet und den Koran gelesen, nur damit man über dich sagt, er war ein Alim und las den Koran und dein Wunsch ging auch in Erfüllung. So wird auch hier befohlen, ihn auf dem Gesicht schleifend in die Hölle zu werfen. Der dritte ist ein Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala Reichtum und alle Arten von Gütern gab. Dieser wird ebenfalls zu seinem Herrn geführt, wo Allah ihm all seine Gaben erinnert, die er ihm schenkte. Auch ihm bleibt nur dies zu bestätigen. Auf die Frage Allahs, was hast du als Gegenleistung für diese Gaben getan, antwortete dieser, dass er sein Vermögen auf die Art und Weise ausgegeben und verbraucht hat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Daraufhin erwidert Allah subhanahu wa ta'ala, du lügst, du hast gegeben, damit man dich als freigebig bezeichnet. Und dieser Wunsch ging dir in Erfüllung, so wird auch hier befohlen, ihn auf dem Gesicht schleifend in die Hölle zu werfen. Einst gestand eine Gruppe von Menschen vor Ibn Umar, radiallahu anh. Wir sagen vor unseren Befehlshabern das Gegenteil von dem, was wir hinter ihrem Rücken über sie sprechen. Ibn Umar, radiallahu anh, sagte, zur Zeit des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, bezeichneten wir dieses Verhalten als Heuchelei. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer seine guten Taten prahlend anderen weitererzählt, so werden auch seine Sünden durch Allah anderen preisgegeben. Wer anderen gegenüber Riya begeht, so wird auch ihm gegenüber Riya begangen, von anderen Menschen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, selbst die geringste Riya, also Augendienerei, ist Schirk. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, das Größte, wovor ich mich für euch fürchte, ist der kleine Schirk. Ja, Rasulullah, was ist der kleine Schirk? Fragten seine Gefährten. Es ist Riya, antwortete der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und fuhr fort, wenn Allah, der Gerechte, die Menschen nach ihren Taten entlohnt, wieder zu den Leuten sagen, die Riya begangen haben, geht zu denjenigen, bei denen ihr euch verstellt habt, mal sehen, ob ihr bei ihnen einen Lohn finden werdet. Nächster Punkt, das Verheimlichen des Wissens und das Streben nach dem Wissen in weltlicher Absicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Und all jene, die von uns hinabgesandten klaren Beweise und Rechtleitungen verbergen, nachdem wir diese den Menschen im Buch erklärt hatten, diese verflucht Allah und alle anderen Verfluchenden. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, jemand, der sich in der Absicht, weltliche Ziele zu erreichen, das islamische Wissen anlernt, das eigentlich zur Erlangung des Wohlgefallens Allahs dient, so wird er nicht einmal den Duft von Jannah riechen. Auch in dem Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte weiter, wer sich Wissen aneignet, nur um dadurch den Gelehrten gegenüber Hochmut zu zeigen oder um damit eine Auseinandersetzung mit den Juhal einzugehen oder um sich damit im Volk eine angesehene Stellung zu verschaffen, für ihn gibt es nur das Feuer von Jahannam. In einem anderen Hadith, wer eine Frage, die ihm gestellt wurde, verheimlicht, dem wird am jüngsten Tag ein Zügel aus Feuer angelegt. Der Prophet sagte oft, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem nutzlosen Wissen. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, solange einer das Wissen, das er erlangt hat, nicht in die Tat umsetzt, so wird dieses Wissen lediglich nur seinen Kibar steigern. Von Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Yawm al-Qiyamah wird der Gelehrte, der das Wissen missbrauchte, herbeigeführt und in die Hölle geworfen. Anschließend muss er Runden drehen wie ein Esel, der einen Müllstein dreht. Auf die Frage, du warst der Anlass für unsere Rechtleitung. Wie kommt es, dass du dich nun in dieser Lage befindest? Antwortet er, ich tat das, wovon ich euch abriet. Der nächste Punkt, die Vorhaltung der eigenen Guttaten, also der eigenen guten Taten, die man für einen anderen gemacht hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Yawm al-Qiyamah wird Allah mit drei Leuten weder reden, noch sie ins Reine führen und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil. Diese sind derjenige, der voller Arroganz seine Kleidung auf dem Boden hinter sich herschleift, derjenige, der einem seine Guttaten vorhält und derjenige, der anderen mittels seiner Lüge seine Ware verkauft. Die Taten folgender drei Leute werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen. Von dem, der seine Eltern plagt, der den anderen seine Guttaten vorhält und der die Vorsehung, also Qadr, leugnet. Das Beleidigen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Verfluchung eines Gläubigen gleicht seiner Tötung. Die Beleidigung eines Muslims ist Fisq und dessen Tötung ist Kufr. In einem anderen Hadith, all jene, die andere aus Gewohnheit verfluchen, werden Yawm al-Qiyamah weder Fürsprecher noch Zeugen sein. Und der Prophet in einem anderen Hadith sagt, der Gläubige ist keiner, der andere tadelt, sie verflucht, Schlechte spricht und keiner, der einen schlechten Achlak hat. Das Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, bestrafte eine Frau, die ihr Kamel verfluchte, indem er ihr dieses Kamel wegnahm. Imran ibn Hussein und Abu Burza überlieferten. Einst befanden wir uns mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, auf einer Reise. Wir hörten, wie eine Frau aus Medina ihr Kamel verfluchte, nachdem sie von diesem erschreckt wurde. Daraufhin befahl der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nimm die Gegenstände herunter, die sich auf dem Kamel befinden, und lass diesen frei, denn er ist verflucht. Imran ibn Hussein sagte, ich habe dieses Kamel immer noch vor Augen, wie es sich frei im Volk bewegte und wie keiner sich ihm näherte. Von Abu Huraira, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die schlimmste Form von Riba ist, wenn einer die Ehre seines Bruders angreift. Nächste Sünde, das Ausrichten eines eisernen Gegenstandes auf seinen Bruder. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer einen eisernen Gegenstand auf seinen Bruder ausrichtet, sei er auch der leibliche Bruder, väterlicherseits oder mütterlicherseits, ihn werden die Engel verfluchen, solange er damit aufhört, bis er damit aufhört. Sich selbst jemand anderem als dem echten Vater zuzuschreiben. Von Saad, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wer sich selbst einem anderen als seinem echten Vater zuschreibt, obwohl er genau weiß, dass dieser nicht sein Vater ist, ihm wird das Paradies verwehrt werden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte, kehrt euren Vätern nicht den Rücken, indem er sie leugnet. Wer seinen Vater leugnet, der wird zum Kafir. Und in einem anderen Hadith, wer sich selbst einem anderen als seinem leiblichen Vater zuschreibt, dem befällt der Fluch Allahs. Und der letzte Punkt, die Auseinandersetzung, die nicht wegen dem Haq passiert, also nicht um Allahs Wohlgefallen zu erreichen, der Streit oder Diskussion und so weiter. Allah sagt in ungefährer Bedeutung, sie erwähnen das vor dir nur um zu widersprechen, nein, sie sind zweifellos ein streitsüchtiges Volk. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, vor Allah ist jener der Unbeliebteste unter den Menschen, der im Augenblick der Feindschaft sich vom Haq entfernt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Zorn Allahs trifft den, der ohne Wissen eine Feindschaft und Auseinandersetzung eingeht, ohne dass er darüber etwas weiß, solange bis er davon ablässt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt kein Volk, welches die einst erfahrene Rechtleitung verließ und nicht mit der Streitsucht als Krankheit infiziert wurde. von Ibn Umar, dass der Gesandte Allahs gesagt haben soll, das, was mich für euch am meisten besorgt ist, dass der Gelehrte einen Fehler begeht, der Heuchler über den Koran streitet und dass ihr die Welt liebt, die Dunya. Und in einem anderen Hadith, die Auslegung des Korans ohne Wissen ist Kufr. Und der Prophet ﷺ sagte, für meine Umma fürchte ich am meisten den redegewandten Munafiq, den Munafiq, der gut reden kann. Und in einem anderen Hadith, die Scham und die Schweigsamkeit sind zwei Zweige des Imans. Und das Sprechen des Unnötigen und des leeren Wortes sind zwei Zweige des Nifaqs. Ja, das war es, was ich erwähnt habe. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك